Sie hatten sich in Wohncontainern verbarrikadiert. Radikale jüdische Siedler, viele von ihnen Jugendliche. Videoaufnahmen zeigen, wie israelische Grenzpolizisten die Siedler wegtragen. Ein Sprecher der Grenzpolizei sprach von schwerer Gewalt. Die Siedler schmissen mit Steinen und setzten Reifen in Brand. Amona liegt mitten im von Israel besetzten Westjordanland. Eigentlich sollte es hier gar keine Siedler mehr geben. Die israelische Grenzpolizei hatte die Siedlung, die selbst nach israelischem Recht illegal war, vor 2 Jahren geräumt. Amona liegt auf Land, das sich in palästinensischem Privatbesitz befindet. Ein Gericht hatte daher die Räumung der mobilen Wohneinheiten angeordnet. Ein Bewohner von Amona sprach mit dem israelischen Radio. Wir lieben dieses Land und wir haben uns diesem Land verschrieben. Ich würde gerne wissen, warum die israelische Regierung nicht Khan el-Ahmar räumt. Es gibt einen eindeutigen Gerichtsbeschluss. Stattdessen räumen sie Amona zum 2. Mal. Das Beduinendorf Khan el-Ahmar liegt östlich von Jerusalem im besetzten Westjordanland. Der Abriss ist eigentlich beschlossene Sache, wurde aber bisher von Israel nicht umgesetzt. Viele Länder, darunter Deutschland, protestieren scharf gegen die Pläne. Aus ihrer Sicht wird ein palästinensischer Staat noch unwahrscheinlicher, wenn Khan el-Ahmar geräumt wird. Radikale Siedler, wie die in Amona, lehnen einen palästinensischen Staat ab und fordern, dass Israel das Westjordanland annektiert. Die Siedlerbewegung unterhält enge Kontakte zu Israels rechtsnationaler Regierung. Vergangene Woche hatte die Regierung 2000 weitere Wohneinheiten in Siedlungen im Westjordanland genehmigt.